Erstens ist die Botschaft, die der Herr an Jeremia richtete und die folgendermaßen lautete, zweiter hört auf die Worte dieses Bundes und verkündet sie den Menschen in Juda sowie den Bewohnern von Jerusalem. Dritter du sollst ihnen sagen, dass der Herr, der Gott Israels, jeden verflucht, der nicht auf die Worte dieses Vertrages hört. Vierter diesen Bund schloss ich mit euren Vorfahren, als ich sie aus der Sklaverei in Ägypten befreite, die wie ein heißer Schmelzofen war. Ich befahl ihnen, mir zu gehorchen und alles zu tun, was ich ihnen gebiete, damit sie mein Volk sind und ich ihr Gott bin. Fünfter so wollte ich das Versprechen halten, das ich euren Vorfahren gab, ihnen ein Land zu schenken, in dem Milch und Honig fließen. Ich antwortete darauf, ja, Herr, so soll es sein. Sechster dann sagte der Herr zu mir, dass ich diese Botschaft in den Städten Judas und in den Straßen Jerusalems bekannt machen soll. Ich sollte die Menschen auffordern, die Worte dieses Bundes zu hören und sie auch wirklich zu befolgen. Siebter denn seit dem Tag, an dem ich ihre Vorfahren aus Ägypten führte, habe ich sie immer wieder eindringlich gewarnt, dass sie meinen Befehlen gehorchen müssen. Achter aber sie hörten nicht auf mich, sondern jeder folgte seinem eigenen bösen Herzen, weshalb ich alle angedrohten Strafen dieses Bundes über sie kommen ließ. Neunter der Herr erklärte mir weiter, dass die Menschen in Juda und Jerusalem sich heimlich gegen ihn verschworen haben. Zehnter sie sind zu den Sünden ihrer Vorfahren zurückgekehrt, die sich weigerten, auf meine Worte zu hören, und dienen nun ebenfalls fremden Göttern. Sowohl Israel als auch Juda haben den Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen hatte. Elfter deshalb kündigt der Herr an, dass er ein Unglück über sie bringen wird, dem sie nicht entkommen können, und er wird nicht auf ihre Schreie hören. Zwölfter wenn die Bewohner von Juda und Jerusalem dann zu ihren Götzen um Hilfe rufen, werden diese ihnen in der Zeit der Not überhaupt nicht helfen können. 13. Denn ihr habt in Juda so viele Götter, wie es Städte gibt, und in Jerusalem habt ihr an jeder Straßenecke Altäre für den Gott Baal errichtet. 14. Du, Jeremia, sollst nicht für dieses Volk beten oder um Gnade bitten, weil ich ihre Rufe in der Zeit ihres Unglücks nicht erhören werde. 15. Was will mein geliebtes Volk noch in meinem Tempel, während sie gleichzeitig böse Pläne verfolgen? Glauben sie etwa, dass Opferfleisch ihre Schuld wegnimmt, damit sie wieder fröhlich sein können? 16. Der Herr nannte euch früher einen grünen Ölbaum mit schönen Früchten, aber jetzt wird er ein großes Feuer legen, das eure Zweige vernichtet. 17. Der Herr, der euch wie einen Baum gepflanzt hat, hat euch Unheil angedroht, weil Israel und Juda ihn durch die Anbetung Baals zornig gemacht haben. 18. Der Herr hat mir jedoch gezeigt, was meine Feinde heimlich gegen mich planten, so dass ich ihre bösen Absichten erkennen konnte. 19. Ich war wie ein zahmes Lamm, das man zum Schlachten führt, und wusste nicht, dass sie mich töten wollten, um meinen Namen für immer auszulöschen. 20. Aber du, Herr, richtest gerecht und kennst die tiefsten Gedanken der Menschen, deshalb lege ich meine Sache in deine Hände und warte auf deine Gerechtigkeit. 21. Darum spricht der Herr über die Männer von Anatot, die Jeremia mit dem Tod drohten, falls er weiterhin im Namen des Herrn prophezeien würde. 22. Der Herr sagt deshalb, dass er sie bestrafen wird, so dass ihre jungen Männer im Krieg sterben und ihre Kinder durch eine Hungersnot umkommen. 23. Es wird niemand von ihnen übrig bleiben, wenn ich das Jahr der Bestrafung über die Männer von Anatot bringe.